بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Wir machen inshallah weiter in unserer Aqidah-Reihe mit der Risala von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab von Tafsir La ilaha illallah. Letztes Mal hatten wir den ersten Teil schon durchgesprochen. Und heute machen wir inshallah weiter. Wir machen das wie auch sonst immer. Ich lese das Arabische vor, dann übersetze ich und dann erkläre ich das inshallah. Der Sheikh sagt, إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبريل وغيرهما أن يكون لهما مثقال حبة من خردل. Wenn du das verstanden hast, dass La ilaha illallah besteht aus Nafi und Ithbat, aus Ablehnung und Zustimmung. Wir sagen La ilaha illallah. Wir sagen, es gibt keinen Gott außer Allah in der wörtlichen Übersetzung. Und wir kommen inshallah zu der richtigen Bedeutung von dieser Sache. Wenn du das verstanden hast, dass die Shahada, فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْأُولِيَا أَلَّتِي أَثْبَتَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ, dann weißt du, dass, oder dann gib Acht, dass Allah die Uluhiyya, die Anbetung, nur für sich selbst bestimmt hat. Die Anbetung hat Allah subhanahu wa ta'ala nur für sich selbst bestimmt. Und hat sie abgelehnt an alle anderen. An erster Stelle auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Jibril, ja, oder an irgendjemand anderes, auch wenn es noch so eine ganz kleine Anbetung ist. Noch so klein wie ein Staubkörnchen ist, diese Anbetung. Das heißt, Uluhiyya bedeutet Anbetung, meine geehrten Brüder. Uluhiyya bedeutet Anbetung. Und es gibt viele Tafsir von, oder viele Erklärungen von La ilaha illallah. Die Leute verstehen das falsch, beziehungsweise verschiedene Gruppierungen, verschiedene Sekten tun La ilaha illallah falsch interpretieren. Sie sagen, La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah. Und wir würden eigentlich mit dieser Übersetzung zustimmen. Wir sagen, ja, das stimmt, es gibt keinen Gott außer Allah, oder? Ich sage euch, nein, es gibt andere Götter. Aber was ist der Unterschied? Es gibt andere Götter oder falsche Götter, die angebetet werden, neben Allah oder außer Allah oder ohne Allah. Und sie nennen diese Leute oder nennen diese Figuren, diese Statuen, nennen sie Götter. Und sie tun Allah subhanahu wa ta'ala aus der Anbetung ausschließen. Auf jeden Fall, er sagt hier, sogar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird ausgeschlossen. Wir dürfen nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbeten. Wir dürfen nicht Jibril alaihi salam anbeten. Jibril alaihi salam, er ist der König der Engel. Er ist der Botschafter der Engel. Er ist der höchste Engel, so wie die Gelehrten das sagen. Er ist der höchste der höchsten. Er ist der Erste, der seinen Kopf hebt, wenn Allah etwas im Himmel sagt. Wenn Allah etwas sagt, alle Engel fallen sich nieder ins Sujud. Aus Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Erste, der aufstehen darf, ist Jibril a.s. Und er bekommt die Botschaft. Und sie sagen, was hat dein Herr gesagt? Allah hat die Wahrheit gesagt. Und so weiter. Auf jeden Fall, er hat die höchste Stellung, aber selbst er darf nicht angebetet werden. Wie ist das denn mit den Leuten, die tot sind, die grab sind? Wie ist es mit Leuten, die Steine anbeten? Wie ist es mit Leuten, die, subhanallah, Tiere anbeten, die Kühe anbeten, die Figuren, komische Figuren anbeten, subhanallah, die sie selbst gemacht haben? Auf jeden Fall, La ilaha illallah bedeutet nicht, es gibt keinen Gott außer Allah. Denn es gibt Götter, beziehungsweise es gibt Götter, die sich als Götter ausgeben oder die Leute zu Göttern machen, die wir falsche Götter nennen. Und die Gelehrten haben die Falschaussagen eingeteilt und wir werden mal inshallah einige durchnehmen. Eine der schlimmsten Aussagen zu La ilaha illallah ist von den Leuten von Wahdatul Wujud, also von den Leuten des Pantheismus, sagt man. Pantheismus, oder die Leute, die sagen, Allah ist überall und in allem. A'udhu billah. Die sagen, Allah ist überall und in allem. Mit seinem Wesen. in der Flasche, in dem Tier, in dir selber, ja, ist Allah. Das heißt, alles ist Allah und du bist auch Allah. So, Muslime, die das sagen, nicht Kuffar. Muslime, die das sagen, Allah musta'an. Die sagen, es gibt keinen Gott, also dieses La ilaha illa, sie trennen nicht die Schöpfung vom Schöpfer. Sie machen keine Trennung zwischen demjenigen, der den Himmel und die Erde erschaffen hat, und von denen, die die Schöpfung abhängig von dem Schöpfer sind. Sie machen nicht diese Trennung. Sie sagen, egal was du anbetest, das ist sowieso Allah. Deswegen kannst du Steine anbeten, Kühe anbeten, Tiere anbeten, selbst dein Essen anbeten. Du kannst alles anbeten, weil überall und alles und überall und jenes ist Allah. Und das ist eine falsche Akhida natürlich. Eine falsche Glaubensgrundlage. Ein falsches Verständnis von Islam. Falsches Verständnis von Tawhid. Und einer der Ersten, der das eingeführt hat, war Ibn Arabi. Das ist bekannt. Und er hat auch ein Buch dazu, hat viele Bücher dazu. Aber er war nicht unbedingt der Erste, der Allererste, der das hervorgebracht hat, mit dem Namen jetzt, also Pantheismus, dass man alles anbetet. Aber er war so der Erste, der damit angefangen hat. Später in seiner Zeit hat sich dann das entwickelt mit dem Namen Wahdat al-Wujud. Und das sind die Leute, die da genannt werden. Und wenn man mal, man kann dieses Wort Wahdat al-Wujud googeln, wirklich so, Wahdat al-Wujud, so wie du es ungefähr verstehst, dann findest du selbst in Wikipedia findest du eine kurze Beschreibung von woher das kommt, subhanallah, und wer das alles angefangen hat und wie das angefangen hat. Und Allah musta'an. Wie gesagt, sie sagen, es ist kein Schirk, wenn du Tiere anbietest, weil alles ist ja Allah und du bist auch Allah, und das ist das eigentlich, was der Shaitan mit ihnen gemacht hat. Dass sie selbst zu Allah werden auf der Erde. Wir sagen, es gibt eine definitive Trennung. Allah ist der Schöpfer, wir sind die Schöpfung. Wenn jemand oder etwas anderes neben oder außer oder ohne Allah angebetet wird, dann ist das Schirk. Dann ist das Gottes Beigesellung. Warum? Allah sagt das, weil Allah die Wahrheit ist. Und das, was ihr neben ihm anbetet, das Falsche ist. Und Allah ist der Hohe und ist der Große. Subhanallah. Und das, weil Allah die Wahrheit ist. Und subhanallah, diese Denkensweise ist unter den Sufiten sehr, sehr verbreitet. Das ist sehr, sehr verbreitet unter den Sufiten, dass sie diese Aussage betätigen. Es geht so weit, dass von ihnen Leute, von ihren großen Gelehrten, Leute kommen und sagen, ich bin die Wahrheit. Allah sagt, ich bin die Wahrheit, und er sagt, nein, ich bin die Wahrheit. So sagt er, wir sagen, er ist Allah. A'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Schöpfer. Und wir sind seine Schöpfung. Er braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Subhanallah, As-Samad, wir sagen, Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad. Der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Subhanallah. Der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Der nichts braucht, aber alles andere ihn braucht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wir lesen jeden Tag Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ihn trifft weder Schlummer noch Schlaf. Schlummer ist das, wenn du so kurz am Einnicken wärst. So. Dass du ganz kurz so ein bisschen einnickst und so dein Auge zumachst. Dieses Schlummer. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der sagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nur einmal schlummern würde, dann würde die Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, zusammenbrechen. Subhanallah. Und dann gibt es Leute, die sagen, Gott ist zum Mensch geworden. Gott ist zum Mensch geworden. Oder Gott hat mit einem Menschen gerungen und hat verloren. Und die erzählen solche Sachen. A'udhu billah. Alles eine falsche Akhide. Auf jeden Fall, die erste war die Leute von Wahdat al-Wujud. Die sagen, Allah ist überall und in jedem und alles. Das ist falsch. Die zweite Aussage ist, von den Leuten von dem Kalam, also von Rede, von Philosophie und so weiter. Und die sagen, La ilaha illallah bedeutet, keiner kann etwas erschaffen, keiner kann etwas regeln, keiner kann den Regen herabsenden, keiner kann etwas errichten, außer Allah. Das heißt, sie machen Tawhid in der Rububiyya. Die machen Allah eins in der Erschaffung. Die sagen, Allah ist der Einzige, der erschafft. Allah ist der Einzige, der Leben gibt. Allah ist der Einzige, der sterben lässt. Allah ist der Einzige, der die Himmel und die Sonne und die alles kontrolliert. Und die bleiben aber nur in dieser Sache drin. Und das ist auch falsch. Also wirst du sagen, warum ist das falsch? Ja, ach, das ist doch richtig. Allah macht doch das. Naam. Aber das alleine reicht nicht. Denn die Mushrikin, zu Zeiten vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die haben das auch bestätigt. Die haben auch gesagt, Allah subhanahu sagt im Koran, wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen, wer bringt das Tote aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten und wer verwaltet alles, dann sagen sie Allah. Wollt ihr nicht Allah fürchten? Wollt ihr nicht fürchten? Subhanallah. Die sagen, Allah hat das alles gemacht, aber was passiert? Sie beten trotzdem andere an, neben Allah. Sie haben ihre Götzen angebetet. Teilweise haben sie Datteln angebetet und wenn sie Hunger hatten, haben sie ihre Götter gegessen. So schlimm war die Verständnis. Ja, die sagen, man kann nicht so, wir brauchen einen Vermittler und so weiter. Und das ist das Verständnis von einigen Leuten, von Ahlul Kalam, von den Leuten der Philosophie, der Worte und so weiter. Und, aber das alleine hat eben die Mushrikin nicht so Muslimen gemacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie bekämpft. Die, obwohl sie das bezeugt haben, obwohl sie das zugegeben haben, dass Allah ja, ein Einziger ist im Himmel, dass er der Einzige ist, der erschafft, dass er der Einzige ist, der Leben gibt und der Leben nimmt, hat das sie nicht zu Muslimen gemacht. Subhanallah. Und wir kommen noch darauf, warum genau. Auf jeden Fall ist das auch eine falsche Erklärung von La ilaha illallah. Die dritte Erklärung, was die Jahmi und Mu'tazila abgeben, ist, sie lehnen die Namen und die Eigenschaften von Allah ganz ab. Also Allah sagt, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah ist der Barmherzige, der Alabama, der Liebende, der Gewaltige, der Hohe und so weiter. Die sagen, nein, stopp, das dürfen wir nicht sagen. Wir dürfen die Namen und die Eigenschaften dürfen wir nicht Allah zuweisen. Weil es Eigenschaften, die von uns sind, weil es sind Eigenschaften, die die Menschen uns ausgedacht haben und wir dürfen nicht in die Sachen Allah subhanahu wa ta'ala zuweisen. Allah sagt, er ist der Allbarmherzige, die sagen nein. Allah sagt, ich bin der Allvergebende, die sagen nein. Allah sagt, er ist der Hohe, die sagen nein. Allah sagt, er hat eine Hand und ein Gesicht, die sagen nein. Wir müssen mal betrachten, weil ein Wort, was wir sagen, zum Beispiel Hand und Gesicht, es ist nicht die Vorstellung, die wir haben. Denn die Frage nach dem Wie von Allah subhanahu wa ta'ala können wir nicht beantworten. Wie ist Allah? So wie es ihm gebührt, majestätisch. Wissen wir nicht. Wir lassen die Frage von Wie aus. Aber wir bestätigen das. Al-Sunnah wal-Jama'ah bestätigt die Namen und die Eigenschaften, so wie sie sind. Wenn es eine Erklärung gibt, dann hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns erklärt. Wenn nicht, dann glauben wir daran, dass es das gibt und wir hinterfragen nicht das Wie, weil wir es nicht wissen. Allah subhanahu sagt, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Und euch wurde nur sehr wenig Wissen gegeben. Ihr habt sehr, sehr wenig Wissen. Wir können nicht erfassen, wie das Wesen Allah ist. Subhanallah. Vielleicht kennt das einer oder andere von euch, wenn der Shaitan kommt und ihr fangt darüber nachzudenken. Wie war Allah schon immer da? Wie? Ja? Wir Menschen können verstehen, dass wir ein Ende haben. Und dann, beziehungsweise wir können verstehen, dass wir einen Anfang haben und dann immer leben werden. Ja? Immer leben, damit kommen wir klar, dass wir so ewig leben werden, weil wir sind ja schon da. Aber wir können nicht verstehen, wie wir schon immer da, das muss doch irgendwo, nein. Was gilt für dich, diese Regel? Du bist die Schöpfung, er ist der Schöpfer. Er hat diese Sachen, er hat die Regeln gemacht. Diese Gedanken, was du in deinem Kopf hast, hat er erschaffen, subhanallah. Und der Shaitan nutzt das aus und bringt das zu dir. Bis dahin, wo er sagt, wer hat Allah erschaffen? Ja, dann fangst du an, oh, wer hat Allah? Wie kann Allah sein? Wie? Immer diese Wie-Fragen. Und dann bist du deine Religion, vielleicht sagst du, ich weiß nicht, und dann bist du ganz draußen. Shaitan versucht, das durchzukriegen. An jeder Ort, an jeder Stelle. Deswegen, wir fragen nicht nach dem, wie ist Allah, also wie sieht er aus, wie ist das ganz genau, nein. Wenn Allah sagt, er ist Ar-Rahman, Ar-Rahim, das hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt. Dann können wir sagen, okay, das bedeutet Ar-Rahman, das bedeutet Ar-Rahim, das bedeutet Al-Jabbar, das bedeutet, und die Sachen, die Namen und so, bestimmte Eigenschaften können wir erklären. Bestimmte Eigenschaften und Namen hat er nicht erklärt, wie zum Beispiel, Allah sagt im Koran, dass er eine Hand hat. Und dass er ein Gesicht hat. Aber wie deine Hand? Nein. Wie dein Gesicht? Nein. Hat er aber eine Hand und ein Gesicht? Ja. Wie? Allahu a'lam. Da stoppen wir. Ja? Das ist der. Wir glauben daran, so wie es gekommen ist, ohne irgendwelche Interpretationen zu machen. Ohne zu sagen, das geht nicht, weil wir haben Hand. Nein, nein, nein. Allah sagt so, du akzeptierst. Du akzeptierst ohne Wenn und Aber. Ja? Weil wir wurden uns nicht genau erklärt, wie. Aber inshallah, wenn wir am jüngsten Tag ins Paradies eintreten dürfen, dann gibt es ein Meeting, ein Treffen, ein Zeitpunkt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gemacht, an dem er sich uns offenbaren wird. Und wir werden ihn ins klar und deutlich sehen, subhanallah. Möge Allah uns zu diesem Zeitpunkt eintreffen lassen. Auf jeden Fall ist das die Erklärung von... Die einen sagen, was wir vorhin hatten, die nehmen nur Tawhid al-Rububiyya. Und wir hatten erklärt, Tawhid hat drei Kategorien. Al-Rububiyya in der Herrschaft, das ist das mit Regen und Himmel und Leben und Sterben. Und dann gibt es Namen und Eigenschaften, was sie jetzt erklärt haben, was diese Gruppe sagt, nee, das gibt's nicht. Das lehnen wir alles ab, weil sie selber Krankheiten haben im Herzen und sich vorstellen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sein könnte. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, Al-Uluhiyya, Al-Ibadah. Und darum geht es, die Anbetung. Die meisten versagen in der Anbetung. Ja, die meisten versagen in der Anbetung. Dann, es gibt noch eine, vierte, es gibt natürlich mehr als diese Sache, aber ich habe jetzt mal fünf rausgesucht. Die vierte Gruppe, die ein bisschen extrem auch in dieser Zeit aufgetaucht ist, ist die Tafsir von den Hizb ut-Tahrir und teilweise von Ikhwan al-Muslimin. Die sagen, beziehungsweise es ist auch unter den Takfir und der Khawarij ein bisschen verbreitet, aber hauptsächlich geht es um diese Leute, Hizb ut-Tahrir und Ikhwan al-Muslimin, die sagen, keiner darf herrschen oder keiner darf richten außer Allah. Im Prinzip ist die Aussage richtig, oder? So wie wir vorher das auch hatten. Keiner bringt das Leben und das Sterben außer Allah. Keiner bringt den Regen außer Allah. Und die sagen, keiner darf herrschen und richten außer Allah. Was machen die? Die kümmern sich nur noch darum, und bei denen gibt es kein Gebet, kein Fasten, kein Zakat, kein gutes Reden, kein schlechtes Gebet. Weil die kümmern sich nur darum, besonders speziell die Gruppe Hizb ut-Tahrir, die kümmern sich nur darum, die wollen überall Scharia einführen, sozusagen. Die interessiert nicht Gebet und Fasten und so. Die wollen einfach nur, Allah ist der Richter. Die sagen, wir führen erst ein und dann fangen wir an zu beten. Normal ist es andersrum. Du fangst an zu beten und fasten und du entwickelst, lernst in der Regel. Nein, die sagen andersrum. Die kümmern sich erst um diese Sache, subhanallah. Und sagen, wir müssen uns erst darum kümmern. Und dann fangen wir an mit Gebet und Fasten und gut zu unseren Eltern zu sein und so weiter. Subhanallah. Und das ist auch, also die beziehen sich hauptsächlich um diese Hakimiyya eben, um diese Herrschaft. Es geht um nur Herrschaft, Herrschaft, Herrschaft. Und all diese Sachen, was wir gehört haben, die gehören mit zu La ilaha illallah. Die gehören mit dazu. Aber sie sind nicht La ilaha illallah. Sie sind nicht die Erklärung von La ilaha illallah. Lass uns mal schauen, was ist die Erklärung von La ilaha illallah? Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagt, La ilaha illallah bedeutet La ma'buda bihaqqin illallah. Das bedeutet, keiner hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Schaut mal den Unterschied. Es gibt Leute, die angebetet werden, aber sie haben nicht das Recht dazu. Ja? Und es geht um die Anbetung und nicht um die Erschaffung. Das ist der Grund, warum die Gesandten entsandt wurden. Das ist der Grund, warum die Himmel und die Erde erschaffen wurden. Damit Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein angebetet wird. Dass wir diese Sache feststellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala vorhanden ist. Dass er ein einziger ist, dass er keine Partner hat. Und dass wir unsere komplette Anbetung ihm einzig und allein widmen. Wir tun niemanden, wenn wir beten, tun wir nicht zu einem Stein oder zu einem Grab beten. Wenn wir bitten, tun wir nicht von einem Scheich oder von einem Toten oder von einem Engel bitten. Wenn wir Hilfe wollen, wenn wir Zuflucht suchen, wenn wir Schutz suchen, dann suchen wir das alles bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt keinen Anbetungswürdigen mit Recht außer Allah. Keiner hat das Recht, Angebeter zu werden außer Allah. Das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Wörtlich gesehen können wir sagen, es gibt keinen Gott außer Allah. Aber es geht immer um die Bedeutung. Im Arabischen geht es immer um die Bedeutung. Und die Bedeutung von dieser Sache ist, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Allah ist der Einzige, der Recht hat, angebetet zu werden und niemand anderes. Und das ist die korrekte und richtige Erklärung von La ilaha illallah. طيب, dann sagt der Sheikh weiter, dann sagt der Sheikh, hier, fa'alam anna hadhihi al-uluhiyya hiya allati tusammiha al-amma fi zamanina as-sir wal-wilaya. Und das war zu seiner Zeit so, und es ist leider auch viel geblieben davon. Er sagt, und diese Anbetung, was die anderen machen, sie nennen sie, in der Zeit vom Sheikh, aber in so einer Zeit ist das auch vorhanden, sie nennen sie As-Sir, also Verstecken oder Verborgenes, Geheimnis, und Al-Wilaya, also so die Führung, die Herrschaft und so weiter. Sie denken, dass sie sagen, es gibt außergewöhnliche Leute, die diese die bestimmte Geheimnisse bekommen haben, die sonst keiner bekommen hat, und deswegen man nur von ihnen nehmen und nur von ihnen akzeptieren soll. Und es geht in Richtung von Sophismus natürlich, diese Sachen. Und in seiner Zeit war das sehr stark verbreitet. In unserer Zeit ist auch stark verbreitet, aber Alhamdulillah, der richtige Manhaj, die richtige Akhid ist sehr viel zurückgekommen. Es war sehr viel verbreitet, dass man gesagt hat, nein, wenn mein Sheikh sagt so und so, ja, der weiß es Bescheid, er ist ein Wali von Allah, darauf kommen wir schon gleich, er ist direkt verbunden mit Allah, direkt verbunden mit Allah, er weiß Bescheid, du nicht. Auch wenn es gegen Koran und Sunna spricht, du weißt nicht, warum das so ist. Er weiß es. Und sie haben keinen Widerspruch zugelassen. Subhanallah. Deswegen sagt er hier weiter, وَالْإِلَهُ مَعْنَاهُ الْوَلِي الَّذِي فِيهِ سِرْ. Sehr schön. Er sagt, und إِلَه, also Gott, bedeutet bei ihnen الْوَلِي. Beziehungsweise andersrum. Dieser Wali, diesen Sheikh, den sie nehmen als Verbindung, ja, der diese verborgene Wissen bekommt, ist nichts anderes, als jemanden zu vergöttern. Subhanallah. Ja, und sie nennen ihn Al-Faqir oder Sheikh oder Al-Murid oder andere Namen geben sie heutzutage, sehr, sehr viele. Und das ist bei den Sufis und den Tariqat so vorhanden. Sie nennen diese Leute Murid. Sie nennen diese Leute Murid. Murid sind die Leute, die mit... Es gibt Unterschiede. Es gibt so den Obermacker, sag mal so. Der hat die höchste Verbindung zu Allah. Kann sich so vorstellen. Und dann gibt es unter ihm die Murid, die Verbindung zum Sheikh haben. Ja, und dann wieder nach oben. So, kompliziert, aber diese Sachen gibt es wirklich. Es sind Muslime. Subhanallah. Die sind dann so verbunden miteinander. Und du darfst ihnen nicht widersprechen. Wenn der Murid oder der Sheikh sagt so und so, halas. Ja, wenn der Sheikh sagt, bitte andere Richtung, du musst andere Richtung beten. Ja, Sheikh, aber Qibla ist so egal. Mein Sheikh hat gesagt, du weißt nicht besser. Sheikh hat vielleicht Offenbarung bekommen, Qibla hat sich geändert, du weißt nicht. Ja, wirklich, das ist wirklich so extrem vorhanden, subhanallah, dass sie diese Sache nicht zulassen. Es ist in Ordnung, wenn du bei einem Sheikh lernst, und weil du kein Wissen hast und seine Meinung erstmal annimmst. Aber nicht, wenn offensichtlich gegen Koran und Sunna gesprochen wird, subhanallah. Wenn keine Kritik zugelassen wird, wenn nicht erlaubt wird, zu fragen, was ist das, was ist da los? Nichts. Du musst akzeptieren, was sie dir sagen, und du darfst nichts gegen sie sagen. Du musst alles akzeptieren, wie sie das dir berichten, subhanallah. Und sagt ihr weiter, تسميها العامة السيد وأشباه ذلك, also andere nennen sie السيد und so weiter, wie ich gerade erklärt habe. Und subhanallah, und sie müssen sich, und das ist sehr interessant, sie müssen sich diesem Murid oder diesem Sheikh voll und ganz hingeben. Mit Körper und Seele. Wem gibt man sich voll und ganz hin mit Körper und Seele? Wem gibt man sich hin? Allah! Niemand anderes. Du gibst dich voll und mit deinem. Das ist Islam. Islam bedeutet nicht Frieden. Islam bedeutet Hingabe zu Gott. Dass du dich mit deinem Körper, mit deiner Seele, mit allem, was du hast, so gut wie du kannst, Allah hingibst. Allah sagt etwas, du versuchst es zu machen. Allah verbietet etwas, du entfernst dich davon. Subhanallah. Das ist Hingabe zu Allah. Aber die sagen, wir machen Hingabe zum Sheikh. Subhanallah. Die sind so in die Irre gegangen, denn wir machen Hingabe. Es ist nichts anderes. Es ist nichts anderes, wie der Schirk der ganzen Leute, die sagen, nein, wenn meine Götze, die nicht sprechen kann, die mir nicht schadet, nutzt, wenn ich ihr Essen bringe, dann gibt die mir Zeichen oder kommt irgendwelche Töne, dann, das ist richtig. Ihr alle anderen seid falsch. Das ist nichts anderes wie eine Götze, subhanallah. Weil Allah, subhanallah, sagt dir, was richtig und falsch ist im Koran. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, was richtig und falsch ist. Und dann kommt jemand und widerspricht diese Sache. Und wenn du dieser Tariqa folgst, dann darfst du nicht dagegen sprechen. Und wenn du dagegen sprichst, dann bist du Kafir. Subhanallah. Du bist auf dem richtigen Weg. Gibt es Sufis, die sagen, du bist Kafir? Wir sagen, ach, Sufis sind doch voll die netten Leute, die tanzen und die singen und die sind so nett und die haben so schöne Kleider an und so. Nein, nein. Wenn du, geh mal zu den Wissenden zu ihnen und sagst, guck mal, da und da, da, da steht bei euch. Zum Beispiel, der so und so sagt, ich bin die Wahrheit, so, so und so. Ich weiß das Verborgene, so wie Allah das Verborgene weiß. Allah sagt, er hat die Schlüssel zu dem Verborgenen, keiner sonst. Der sagt, doch, ich schon. Und sagst ihm so und so, sagt, du bist Käfer. Du widersprichst dem Sheikh. Subhanallah, es geht so weit. Katastrophe. Allah muss da ein. Auf jeden Fall sagt der Sheikh weiter, وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَظُنُونَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْخَوَاسِ الْخَلْقِ مَنْزِلًا. Das, also diese Sache, sie denken, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Leute von der Schöpfung ausgewählt und ihnen eine bestimmte Stellung gegeben. Man könnte sagen, na'am, ist doch so. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Leute ausgewählt, vor anderen, die Propheten zum Beispiel, hat unter den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als ihren Führer ausgewählt, hat bestimmte Orte vor anderen ausgewählt, richtig. Aber das haben wir also mit Beweise von Allah subhanahu wa ta'ala, von Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht von uns selber. Aber da kommt einer und sagt, ich habe direkte Verbindung. Ich wurde ausgewählt. Fertig ausgewählt. Er sagt selber. Die gehen so weit, die sagen, ich habe Yaqin erreicht, ich muss nicht mehr beten. Ja, du musst noch beten, habe ich nicht. Er ist dein Sheikh, er muss nicht beten, aber du bist ein Schüler und musst beten, subhanallah. Auf jeden Fall, sie sagen, es gibt bestimmte spezielle Leute, die eine Stellung haben. وَيَرْضَ أَنَّ الْإِنسَانَ يَلْتَجِئُ إِلَيْهِمْ وَيَرْجُوهُمْ وَيَسْتَغِيثَ بِهِمْ وَيَجْعَلْهُمْ وَاسِطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. Und sie sind damit zufrieden, dass sie diese Leute anrufen, um Hilfe bitten und bei ihnen Zuflucht suchen und sie machen sie als Vermittler zwischen ihnen und Allah. Diese Leute, diese bestimmten Leute, die sagen, guck mal, wenn du zum König willst oder zum Präsidenten, selbst wenn du zu Angie willst heute, ja, du kannst nicht direkt reden. Was brauchst du? Du brauchst Vermittler. Du musst erstmal so über den und den und den. Du kannst nicht direkt einfach mit unserem Präsidenten reden. Du kannst nicht direkt mit unserem König reden. Ja, geht nicht. Und wie ist dann Allah, sagen die? Allah ist doch mehr Recht. Ja, wer sind wir, dass wir direkt mit Allah reden? Allah muss Vermittler haben. Und dann bringen sie Beweise, die alle aus dem Kontext rausgerissen sind, subhanallah. Und sagen, doch, das sind Awliya Allah, das sind Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt, das sind Allahs Nahestehenden, das sind Leute, denen Allah ein geheimes Wissen gegeben hat, die uns nicht gegeben hat. Nein, Wallahi, nein. Der Koran und der Islam sind offenkundig. Alles ist da. Wir haben nichts zu verbergen. Wir sind keine Religion des Verbergens. Dass wir sagen, das gibt nur für diese Gruppe und die anderen sind alle im Dalal. Nein. Islam ist offenkundig. Jeder kann es nachlesen. Jeder kann gucken. Subhanallah. Kannst du nachschauen. Wenn ich etwas sage, du kannst gucken und nachlesen. Wenn ich falsch sage, sagst du, ach, du hast falsch gesagt. Kann man alles nachlesen. Nichts verkündet. Subhanallah. Und es gibt Leute, von denen, es gibt ein paar Brüder, die sich mit den Sheikh von denen unterhalten haben. Und die sagen so Sachen, wie schaffst du das, dass sie überhaupt glauben, dass du so viel erzählst? Dann sagen die, wir fangen an mit Bismillah, Alhamdulillah, und dann erzählen wir über Koran, und Allah hat gesagt, und Prophet hat gesagt, und die Sahaba, und die Shuyukh. Er sagt, und dann erzähle ich, was ich will. Die glauben mir dann sowieso. Und dann flippen die alle aus, und sagt, der hat so gemacht, und so, oh, Katastrophe, kann man viel darüber erzählen. Aber auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sie beten ohne Allah das an, was ihnen weder schadet noch nützt. Und sie sagen, das sind doch unsere Fürsprecher bei Allah. Das sind doch unsere Vermittler bei Allah. Guck mal, Allah sagt, das sind die Vermittler, die sagen, das sind unsere Vermittler, die wir nehmen, um Allah näher zu kommen. Die machen Fürsprache bei uns. Die sagen das. Wenn wir ihn bitten, dann macht er Fürsprache bei Allah, dann kriegen wir das eher. Allah sagt, sie sagen, das sind ihre Fürsprecher und ihre Vermittler. Und das ist Schirk. Und die sagen, nein, ist nicht Schirk. Allah sagt, ist Schirk. Gottes Beigesellung ist falsch. Die sagen, nein, ist nicht falsch. Versteht ihr die Logik? Wenn Allah sagt, das ist schwarz, die sagen, nein, Allah hat weiß gemeint. Genau das Gegenteil, subhanallah. Das ist richtig, richtig, diese kranke Ideologie, aber so hat der Satan mit ihnen gespielt. Und so hat der Satan sie in die Irre geführt, subhanallah. Und Allah musta'an. Die Mushrikin damals haben genau das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, diese Götzen in der Kaaba, um die Kaaba herum und so weiter, die sind Vermittler zu Allah. Sie sollen Fürsprache machen bei Allah. Nichts anderes. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen dieser Aussage und der Aussage von jetzt? Die sagen, wir sind Muslime, die waren keine Muslime. Ja, aber was macht dich zum Muslim? Darum geht es ja, dass du Allah alleine anbetest. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig und allein anbetest. Und die sagen, nein, wir sind Muslime, aber wir brauchen trotzdem Vermittler. Nein, ein Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala braucht keinen Vermittler. Wenn du Probleme hast, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du bitten willst, dann bittest du Allah. Wenn du Hilfe suchst, suchst du Hilfe bei Allah. Wenn du Zuflucht suchst, suchst du Zuflucht bei Allah. Bei niemand anders. Jetzt kann ich meinem Bruder um Hilfe bitten, dass er mir hilft mit dem Stuhl. Ja, und darum geht es nicht. Es geht um Angelegenheiten, nur Gott zu geben. Du kannst deinem Bruder nicht, ach, gib mir ein Kind. Geht nicht. Das ist eine Angelegenheit von Allah. Aber die sagen doch, geht. Ja, Sheikh, so und so, die gehen zum Sheikh, schlachten für den Sheikh und sagen, Sheikh, ich habe für dich geschlachtet, gib mir ein Kind. Und der ist tot. Der hat andere Probleme im Grab. Haben sie gesagt, geht. Der Sheikh hat mir gegeben. Und der Shaitan spielt mit ihnen diese Liste. Also die meisten von ihnen sind unwissend. Ja, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Nicht, dass wir jetzt hingehen zu jedem der Sufis oder der anderen. Dieser, was man sagt, ah, ihr seid alle falsch. Die meisten haben keine Ahnung. Die meisten sind so reingeboren. Die sind halt so, weil ihre Eltern so waren. Und die haben meistens auch nicht mal damit was zu tun. Allah muss sagen. Aber die Sufis zum Beispiel, die sind viel strenger. Mit dieser Sache, wenn ihre Kinder ein bestimmtes Alter reichen, dann nehmen sie mit in ihre Zirkel. Ja, ich sage extra Zirkel. In ihre Tariqa, in ihre Gruppen, in ihre Clubs, ja, wo sie dann treffen und dann irgendwelche Sachen machen. Die sagen, komm, der Sheikh soll deine Taube nehmen. Allah, mit meinen eigenen Augen. Zu mir hat man das gesagt. Komm, der Sheikh nimmt deine Taube. Sag mir nicht, wie deine Sheikh, der Sheikh meint. Allah nimmt doch die Taube. Ja, das ist nicht so gemein. Erhebt deine Hand, während du Taube machst. Ich brauche keine Hand eben. Wenn ich Taube will, dann mache ich mich Stirn auf den Boden und weine für Allah subhanahu wa ta'ala. So ist das. Die sagen, nein, du brauchst Sheikh. Ja, du musst dich verbinden mit Sheikh, dass er sich verbindet mit Allah und dann so ja, 1000er Leitung, ja, ein Gigaterabyte oder Allah muss da ein. Katastrophe. Ja, und das sind wie die Leute auch zur Zeit von Nuh a.s. Als Nuh a.s. zu ihnen gekommen ist, hat er gesagt, betet Allah allein an. Nimm keine Vermittler neben ihn. Betet nicht andere an. Dann kamen sie und haben gesagt, vergesst nicht eure Götter. Achtung. Vergesst nicht eure Götter. Al-Wad, Was-Su'a, Wa-Yaguth, Wa-Ya'uq, Wa-Nasra. Das waren die Namen von diesen rechtschaffenen Leuten, was manche Gelehrte sagen, die dann zu Göttern erheben wurden. Ist das genau das gleiche Spiel? Ein rechtschaffener Mann heute stirbt, und sie bauen ein Moschee drauf und sie bauen einen Tempel drauf oder sie gehen dahin und machen Tawaf darum teilweise. Und dann kommt der Shaitan in der nächsten Generation, über der nächsten Generation und sagt, das waren eure Götter oder das waren Teilgötter, die waren Söhne von Göttern. Ja, oder das ist nicht genau dasselbe, kein Unterschied von dieser Aussage. Und vergesst nicht eure Götter. Die sagen, vergesst nicht eure Vermittler. Das wird der Sheikh gleich auch erwähnen. Das ist kein Unterschied. Sie haben sie damals Götter genannt. Heute nennen wir sie als Vermittler oder wir nennen sie Awliya. Allah, meine lieben Brüder, wenn wir einen Waliullah sehen würden, wir würden ihn nicht erkennen. Ein Waliullah, ein nahegestellter Allah, sagt man. Den erkennst du nicht. Er liegt in der Moschee, so zerrissene Kleid oder was das für ein Penner, sagst du. Aber er ist der nahegestellte zu Allah. Aber heute, die haben die teuersten Kleider an, die teuersten Schlitten und die haben, subhanallah, ich habe ein Bild gesehen von Shia Sheikh, der läuft da und um ihn herum so eine Masse, als ob er Superstar war und in sein Auto hat er so Licht und am Himmel hat er so Alufolie gemacht oder sowas, nicht, dass er so Nur ausstrahlt. Guck mal, wie sie die Leute betrügen. Subhanallah. Und dann guck mal, der Sheikh, der leuchtet. Ja, Allah, was ist, wenn er alleine läuft, wo leuchtet er? Ja, Katastrophe, Wallahi, Katastrophe, diese Angelegenheit. Und sie, wie gesagt, sie nannten sie Götter, heute nennen sie Vermittler, aber es gibt keinen Unterschied. Also bloß weil ich eine Sache anders nenne, heißt sie nicht, dass sie anders ist. Wenn ich jetzt hier habe ein Handy Und ich sage, das ist ein Vogel. Heißt nicht, dass es ein Vogel wird, bloß wenn ich sage, es ist ein Vogel. Ich sage, doch, ist Vogel, du weißt nicht. Mein Sheikh weiß. Sag ich, bist du dumm, das ist doch ein Handy, das sieht man doch. Nein, ist Vogel. Mein Sheikh weiß. Sheikh hat verbogenes Wissen. Du nicht. Ja, wie fliegt das? Ah, Sheikh weiß, du weißt nicht. Immer diese Aussage. Sagst, guck mal, du guck doch mal das Ding an, mach das an, ist doch ein Handy. Nein, ist nicht. So vernarrt, es klingt komisch, aber so vernarrt sind sie in dieser Sache. Subhanallah, ein Sufi-Sheikh ist zum Islam konvertiert, ich sage es mal so, ist zurückgekommen zur Wahrheit. Und er erzählt selber, er sagt, ich habe einen gehabt, der mir extrem gefolgt hat. Er hat gesagt sogar zu mir, er hat gesagt, selbst wenn du Kufr machst, ich mach Kufr, weil du bist nicht auf der Wahrheit. Selbst wenn du Käfer bist, ich werde auch Käfer, weil du bist auf der Wahrheit. So, so eng waren die, so krass miteinander verbunden, subhanallah. Das ist kein Spaß, das ist wirklich so. Das kann man sich anhören. Es ist ein Türke, der zurückgekommen ist. Auf dem Weg des Salaf, subhanallah. Allah hat dir recht geleitet. Allah muss da'ala. Und er sagt diese Sache, dass er hat einen, der würde ihm überall hin folgen. Würde alles machen, was er macht. Wenn ich sagen würde, töte, er würde töten. Subhanallah, Katastrophe, diese Angelegenheit. Wie gesagt, bloß weil jemand die Lüge als Wahrheit darstellt, wird sie nicht zur Wahrheit. Ja? Oder bloß weil jemand die Wahrheit als Lüge darstellt, wird sie nicht zur Lüge. Die Wahrheit ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Einziger ist. Ja? Und dass er keine Partner hat und dass er keine Vermittler braucht. Und die Lüge ist, dass die Leute sagen, Allah braucht einen Vermittler, Allah braucht einen Partner, Allah braucht einen Fürsprecher. Du brauchst einen Fürsprecher bei Allah und diese Sachen, subhanallah. Katastrophe. Das ist eine Angelegenheit, die Lüge sind, subhanallah. Auf jeden Fall sagt der Sheikh weiter: فالذي يزعم أهل الشرك في زمننا أنهم وسائطهم وهم الذين يسمونهم الأولون الآهلة الآلهة. Also er sagt, die heutigen Leute, die Schirk machen in unserer Zeit, sie nennen die Vermittler, was wir gerade gesagt haben, sie nennen die Vermittler. Sie geben den Vermittlern heutzutage den gleichen Ausdruck, was die Leute vorher, die Muschrikin, die ersten Muschrikin, ihren Göttern gegeben haben. Also sie geben die gleiche Eigenschaft, nur mit anderen Namen ihren Göttern. Subhanallah. Und dann sagt er, wal wasita huwa ilah. Und der Vermittler ist bei ihnen der Gott. Aber sie würden das natürlich niemals ausdrücken. Aber wenn sie sagen würden, der Vermittler, mein Sheikh ist Gott, dann würde jeder sagen, nee, also jetzt übertreibst du. Aber sie wissen nicht, der Shaitan hat mit ihnen so ein Spiel gespielt, dass es nichts anderes wie ein Gott für sie ist. Subhanallah. Das ist so extrem geworden, es ist nichts anderes. Allah muss da ein. Und es wird. Und subhanallah, die Shahada, mein lieber Bruder, wird mit dieser Sache ungültig. Er sagt ja auch: فَقَوْلُ الرَّجُلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ابطال الوسائط. Also wenn jemand sagt La ilaha illallah, der vernichtet damit alle Vermittler zu Allah. Also wenn du sagst La ilaha illallah, dann sagst du, es gibt keine Vermittler, keinen Gott, nichts zwischen dir und Allah. Allah hat dich erschaffen, deine Sprache erschaffen. Allah kennt dich besser als irgendjemand sonst, subhanallah. Wenn du Allah in dein Herzen bittest, er weiß, was du bittest. Du brauchst nicht irgendeinen Vermittler, der dich an der Hand hält oder der dir sagt, der dich verknüpfen will mit dir und weiß ich, was er mit dir machen will. A'udhu billah. Teilweise gibt es richtig schlimme Sachen, die ich hier gar nicht erzählen kann. A'udhu billah. Richtig, richtig schlimme Sachen, die sagen, Khair inshallah. Allah musta'an. Auf jeden Fall, La ilaha illallah macht diese Vermittler ungültig und umgekehrt. Wenn du Vermittler nimmst zwischen dir und Allah, wenn du sie wissentlich zwischen dir und Allah als Vermittler nimmst, obwohl zu dir die Hujja gekommen ist, zu dir die Aufklärung gekommen ist, zu dir der Beweis gekommen ist und sie trotzdem nimmst als Vermittler, dann macht das dein La ilaha illallah ungültig. So wie La ilaha illallah die Wasa'id, die Vermittler ungültig macht, machen die Vermittler auch La ilaha illallah ungültig. Subhanallah. Deswegen müssen wir aufpassen, meine lieben Geschwister. Müssen wir aufpassen, dass wir diese Sachen machen. Und Alhamdulillah, der wahre Islam ist am Zurückkehren. Dann sagt der Sheikh weiter hier, er sagt, فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ هَذَا مَعْرِفَ تَامَّ فَذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ. Wenn du das richtig verstehen willst, diese Angelegenheit, dann tust du zwei Sachen. فَالْأَوَّلْ أن تعرف أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وقتلهم ونهب أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بالتوحيد الربوبية. Das erste ist, du musst wissen, dass die Kuffar zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die er bekämpft hat, dessen Besitz und Blut und Ehre halal waren, also zum Kampf freigegeben sozusagen, sie haben bezeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala einer ist in der Anbetung, in der Herrschaft. Also wie wir vorhin gesagt haben, dass er der Einzige ist, der das Leben bringt, der das Tod gibt, der alles kontrolliert, was Versorgung angeht, der die Himmel und Regen und so weiter kontrolliert. Das haben die alles zugegeben, aber trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie bekämpft. Wenn sie richtig wären, warum hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie bekämpft? Warum hat er sie bekämpft? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Aussage. Er sagt, وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ وَلَا يَرْزُقُ وَلَا يُحْيِي وَلَا يُمِيتُ وَلَا يُدَبِّرُ الْأَمْرُ وَلَا يُدَبِّرُ الْأُمُورَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه. Da sagt ihr, was ich gerade erwähnt habe, dass sie eben sagen, dass Allah der Einzige ist, der erschafft, der Versorgung gibt, der Leben gibt, der Sterben bringt und der die ganze Verwaltung kümmert. Allah ist der Einzige, der diese Sachen kümmert. Und so wie Allah subhanahu sagt im Koran, wie ich euch auch vorhin erwähnt habe, wenn du zu ihnen sagst, sag, wer versorgt dich von Himmel und Erde? Und wer besitzt die sieben Himmel? Und wer bringt das Tote aus dem Lebendigen, das Lebendige aus dem Toten? Und wer verwaltet die ganzen Angelegenheiten? Sagen sie Allah. Das sagen die Mushrikin damals. Schaut mal, heutzutage gibt es Muslime, die sagen, nee, das macht Allah nicht. Gibt es Schiiten, die sagen, 12 Imame wissen, Allah weiß nicht. Die sagen, die Imame kontrollieren und Allah kontrolliert nicht. Die sagen teilweise, die 12 Imame bringen das Leben und sie geben das Sterben und Allah nicht. Die sind so in ihrem Dalal verfangen, subhanallah, dass so extrem geworden ist, dass sogar die Sachen, die Mushrikin damals als korrekt bezeichnet haben, sie heute nicht machen. Subhanallah. Aber wichtig für uns ist hier, obwohl sie das alles zugegeben haben, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie bekämpft. Er war gegen sie. Weil es geht um die Anbetung. Sie haben trotzdem jemand anderes angebetet. Sie haben gesagt, ja, Allah erschafft, aber ich bete die Götze an. Warum? Warum? Es ist wie wenn jemand dir alles gibt, was du hast in deinem Leben und du gehst und sagst Danke bei deinem Nachbarn. Oder sagst Danke bei seinem Freund. Du zahlst alles deinen Kindern zum Beispiel. Du gibst ihnen alles, bis sie groß werden und so weiter. Und dann anstatt sie sagen, danke Papa, danke Mama, gehen sie und bedanken sich bei den Kuffar. Sagen, danke Deutschland, ihr habt mir geholfen. Ja? Oder die gehen, noch schlimmer, sagen, danke du Statue so und so. Ja, die gehen und bedanken sich bei der Flasche so und so. Wallah, das ist Katastrophe. Indianer, die haben so Figuren, ne? Was er anbetet. Bedanken sich bei den Holzstücken, die sie selber gemacht haben. Katastrophe. Die Buddhisten und Hinduisten, diese komischen Elefantenfiguren und so. Die sie selber gemacht haben. Katastrophe. Wer stellt sich sein Gott so vor? Ja, beten die an. Tiere, die du schlachtest, kannst du selber schlachten. Darfst nicht anfassen, wenn du dort eine Kuh schlachtest. Ja, als Muslim. Die steinigen dich. Gibt es Steinigen dort? Ja, aber sagt keiner was. Nur im Islam ist verboten. Ja, im Islam, Audubillah. Aber überall sonst Todesstrafe, Amerika, Steinigung, in Indien, kein Problem. Wenn ein Muslim dort eine Kuh schlachtet, wird er gesteinigt. Ich meine, kann man auch in letzten Nachrichten irgendwo versteckt. Natürlich nicht in deutschen Nachrichten, ja, interessiert ja keinen. Subhanallah. So extrem. Die eine Sache, die du selber machst oder die du selber schlachten kannst, nehmen sie zu Göttern. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Leute bekämpft. Und gibt heute Leute, die sind genau so und die sagen, wir sind Muslime. Nein. Wenn ihr wisst, nicht diese Sache macht, dann ist euer Islam nicht vollständig. Ja. Weil es geht um die Anbetung. Es geht darum, dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest. Einzig und allein. Dass das Gebet einzig und allein für ihn ist. Das Fasten einzig und allein für ihn ist. Die Zakat einzig und allein für ihn ist. alles, was mit Anbetung zu tun hat, für ihn allein ist. Dann sagst du, ja, ach, kann ich auch aber was für mich machen? Oder für meine Frau und Kinder? Ja, es geht um Anbetung. Solange du nicht sagst, ich bete 2 Rekka für meine Frau oder für meinen Vater, das, du kannst natürlich für deine Eltern, für deine Familie und sowas machen. Darum geht es nicht. Es geht um die Anbetung. Um die Anbetung, subhanallah. Dass wenn du alles, was mit Anbetung zu tun hast, machst du nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Subhanallah. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, meine geehrten Brüder. Und deswegen reicht es nicht zu sagen, Allah ist der einzige Schöpfer, Allah ist der einzige Herrscher, Allah ist der einzige Verwalter. Nein, La ilaha illallah bedeutet, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Keiner hat das Recht angebetet. Auch wenn es, guck mal, diese Aussage, was besagt, auch wenn es andere Leute gibt, die andere Sachen anbeten oder andere Leute anbeten, sie haben nicht das Recht dazu. Denn Allah ist der Schöpfer. Allah hat dich erschaffen. Ja, warum? Allah sagt, wir haben die Djinn und die Menschen erschaffen. Warum? Um mir zu dienen. Ja? Um mich eins schon allein anzubeten. Mich eins schon allein eins zu machen. In jeder Anbetung mich eins zu machen. Nicht neben mir, außer mir, ohne mir jemand anderes oder etwas anderes anzubeten. Subhanallah. Der Sheikh sagt weiter, sagt, das ist eine gewaltige, wichtige, notwendige Angelegenheit. وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كلهم مقترون به ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام. سبحان الله. Er sagt, mit all diesen Sachen, die Kuffar haben das bezeugt und bestätigt und sie haben diese Sachen anerkannt, hat sie das nicht zu Muslimen gemacht. Sie hat das nicht zu Muslimen gemacht, obwohl sie das zugegeben haben. Ulam yuharrim dima'uhum wala amwaluhum, und ihr Blut und ihre Ehre wurde nicht als Haram angesehen. Also im Islam, wenn du, der Prophet sagt, das Blut eines Muslims ist von anderen Haram, die Ehre von einem Muslim ist von anderen Haram, das Besitz von einem Muslim ist von anderen Haram, dass du einfach beschädigst, dass du es klaust und so weiter, ist Haram, ist nicht erlaubt. Aber ist ein nicht jetzt ein Nicht-Muslim, der gegen dich kämpft, ist nicht Haram. Deswegen wird das immer wieder so erwähnt. Subhanallah. Auf jeden Fall hat der Prophet, er hat weder gesagt, sie sind Muslime, noch hat er gesagt, diese Sachen sind Haram. Das heißt, sie waren keine Muslime. وَكَانُوا أَيْدًا يَتَصَدَّقُونَ وَيَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَيَتَعَبَّدُونَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Subhanallah. Nicht nur, dass sie das gesagt haben, sie haben Sadaqa gegeben, sie haben Hajj gemacht, sie haben Umrah gemacht, sie haben verschiedene Anbetungssachen gemacht, sie haben schlechte Sachen gelassen und gute Taten gemacht, was auch im Islam gilt, für Allah subhanahu wa ta'ala, aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, aber trotzdem hat es sie nicht für Muslime gemacht, weil ihre Anbetung nicht vollständig für Allah subhanahu wa ta'ala war. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Aufrichtig und ehrlich für ihn die Religion. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Alle, deine komplette Religion, nicht teilweise, deine komplette Religion, dein ganzes Leben, deine ganze Anbetung, nur für Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist richtig. Dann ist richtig. Nicht du sagst, okay, heute bete ich Allah an, morgen bete ich Hans an, übermorgen bete ich den Hasen an. Nein. Ich mache das immer so witzig, dass sie aufgelockert wird, aber es ist kein Witz, subhanallah. Du betest, wenn du Anbetung machst, bist du ernst. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr seid hergekommen für Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr betet für Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr betet für Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr liebt euch einander für Allah subhanahu wa ta'ala. Für niemand anderes. Wenn ihr das alles für jemand anderes macht außer Allah, dann sind eure Taten umsonst. Dann kannst du beten, wie viel du willst. Subhanallah, es gibt eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie authentisch ist, aber es ist eine Geschichte, die kann man erzählen. Er sagt, ein alter Mann, sagt, ich wollte immer zu den Führern in der Moschee gehören, dass ich etwas zu sagen habe, dass ich eine Stellung habe in der Moschee. Deswegen habe ich jeden Tag in der Moschee gebetet, da morgens und abends und die ganze Zeit, so dass mich die Leute sehen. so dass mich die Leute sehen. So dass mich die Leute sehen. Er sagt, 30 Jahre habe ich so gemacht und keiner hat mich gesehen. 30 Jahre habe ich so gebetet für die Leute, keiner hat mich gesehen. Er sagt, und dann in einer Nacht, ich habe einen Vers gelesen und ich habe bereut. Ich habe für Allah subhanahu wa ta'ala gebetet in dieser Nacht und dass Allah mir vergibt. Er sagt, Allah, am nächsten Tag kamen die Leute und die wollten mir die Verwaltung von dieser Moschee überlassen. Und ich habe zu ihnen gesagt, sagt er, 30 Jahre habe ich vor euch gebetet, ihr seid nicht zu mir gekommen, hier in der Moschee die ganze Zeit, eine Nacht für Allah und dann kommt ihr zu mir. Sagt, nein, Allah, ich mache nicht. So ist Allah subhanahu wa ta'ala. So ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du ihn aufrichtig und einzig und allein anbetest, dann erfüllt er dir alles. Aber wenn du neben ihm andere anbetest, Vermittler nimmst, dann hast du Probleme. Möge Allah es bewahren. Auf jeden Fall reicht es nicht aus, wenn wir Tawhid al-Rububiyya machen. Wir brauchen Tawhid al-Uluhiyya, also Tawhid in Anbetung, dazu. Und der Sheikh sagt hier, er sagt, die zweite Angelegenheit, also Amrus Thani, was wir wissen müssen, er hatte zwei gesagt, zwei Angelegenheiten musst du wissen. Erste war, dass diese Leute, was sie jetzt bezeugt haben, trotzdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekämpft hat. Und die zweite Angelegenheit, er sagt, Al-Amru Thani, huwa alladhi kaffarahum wa ahallahum dima'ahum wa ambaluhum, huwa annahum lam yashhadu lillahi bitawhid al-Uluhiyya. Er sagt, der Grund ist, weil sie nicht Tawhid al-Uluhiyya gemacht haben. Der Grund, weil sie keine Muslime waren, der Grund, warum ihr Blut und ihr Ehre und Vermögen nicht haram war, ist, weil sie nicht Tawhid in Anbetung gemacht haben. Weil sie nicht den vollständigen Monotheismus praktiziert haben. Und bei Allah, meine lieben Geschwister, wir sind die einzige Religion, die den Monotheismus praktiziert. Wir sind die einzige Religion, und Namen, wir sagen das, wir schließen die Christen und die Juden aus, die einzige Religion des Monotheismus. Denn wir beten Allah einzig und allein an. Darum geht es um Anbetung. Nicht in der Herrschaft oder in Namen und Eigenschaften. Nein, in der Anbetung. Und in Wirklichkeit sind diese drei Dinge nicht voneinander zu trennen. Diese drei Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Du musst Tawhid komplett machen. Du kannst nicht sagen, ich mache einen Teil und den anderen Teil mache ich nicht. Du kannst nicht sagen, ich erkenne Allah an, dass er der Herrscher ist, aber ich bete jemand anders. Aber auch nicht umgekehrt. Du kannst nicht sagen, ich bete Allah alleine an, aber den Regen bringt nicht Allah, sondern jemand anders. Du kannst nicht sagen, ich bete mein Gebet einzig und allein für Allah, aber Leben und Sterben gibt jemand anders. Kannst du nicht sagen. Muss Kombination stimmen. Muss alles zusammen sein. Sonst funktioniert das nicht, subhanallah. Dann sagt der Sheikh weiter, er sagt, وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُدْعَى وَلَا يُرْجَى إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. Und es darf nur Allah subhanahu wa ta'ala, der keinen Partner hat, der ein einziges, nur er alleine darf gebetet werden und angefleht werden. Nur er darf gebetet werden und angebetet werden. Sonst niemand. Niemand darf so bitten. Das ist die Kombination zwischen Tawhid al-Rububiyya und Tawhid al-Uluhiyya. Du bittest niemanden außer Allah und du betest niemanden an außer Allah. Die zwei Sachen müssen übereinstimmen. Inshallah, jetzt machen wir gleich Abschluss. Dann sagt der Sheikh weiter, er sagt, وَلَا يُسْتَغَاذُ بِغَيْرِهِ وَلَا يُذْبَحُ لِغَيْرِهِ وَلَا يُنْظَرُ بِلِغَيْرِهِ. Er sagt, niemand anderes darf um Zuflucht gebetet werden. Niemand anderes darf für ihn geschlachtet werden. Für niemand anderes darf ein Gelübde abgelegt werden. لَا لِلْمَلِكِ الْمُقَرَّبِ وَلَا النَّبِيِّ مُرْسَلٍ. Weder einen nahestehenden Engel noch einen gesandten Propheten oder einen entsandten Propheten darfst du anbeten oder bitten. فَمَنْ إِسْتَغَاثَ بِغَيْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ. Sagt, wer bei jemand anderes Zuflucht sucht, der hat Kufr gemacht. Wenn du Zuflucht suchst, hast du jemand gesagt, ja, wir sagen immer, wenn wir Koran lesen, Michael, bisschen leiser, mein Schatz, okay? Danke. Wenn wir im Koran lesen, sagen wir, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wir suchen Zuflucht bei Allah. Ja? Hast du jemanden gehört, der sagt, ich suche Zuflucht bei irgendjemand anderes? Nein, wir Muslime sagen so. Wir suchen Zuflucht bei Allah. Und wir suchen Hilfe bei Allah. Ja? Wir suchen Zuflucht und Hilfe nur bei Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Das ist eine sehr, sehr wichtige. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir zu Sheikh so und so gehen, wenn wir zum Toten so und so gehen, zum Grab so und so gehen, zum Stein so und so gehen und ihn bitten, ihn um Hilfe anbeten, ihn um Zuflucht bitten, dann macht das unser La ilaha illallah kaputt. Müssen wir aufpassen. Und ich wiederhole es nochmal. Wir lernen diese Angelegenheit nicht, um andere aus der Religion rauszuschmeißen. Wir lernen diese Angelegenheit nicht, damit wir in der Religion drin bleiben. Rahmakallah. Damit wir in der Religion drin bleiben. Damit wir selber nicht zu Kuffar werden. Wer für jemand anderes schlachtet außer Allah, der hat Kufr begangen. Und wer für anders ein Gelübde ablegt, wer für andere irgendeine Anbetung macht, für jemand außer Allah, der hat Kufr begangen. Man muss aufpassen, dass diese Sache, wenn jemand das Wissen nicht macht, er schmeißt sich aus der Religion. Ihr, meine lieben Geschwister, ihr habt es gelernt. Wenn ihr wissentlich hingeht und für jemand anders schlachtet, ja, dann habt ihr ein Problem. Ihr wisst jetzt, das schmeißt euch aus der Religion. Ihr habt ein Problem. Musst du Taube machen. Subhanallah. Deswegen, das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage von Islam. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, der dich erschaffen hat, der dein Schöpfer ist, der der Schöpfer von allen Dingen und allen Sachen ist, dass er das einzige Recht hat, angebetet zu werden und niemand anderes. Und dass er das einzige Recht hat, gebetet zu werden und niemand anders. Und dass er das einzige Recht hat, bei ihm Zuflucht gesucht zu werden, niemand anders. Dass er das einzige Recht hat, für ihn geschlachtet zu werden und niemand anders. Wenn wir das verstehen, dann haben wir inshallah die Grundlage von unserer Religion verstanden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen und uns von denjenigen machen, die diese Sache verstehen.